den schweren Lager dort bedroht. Beschießt man deine Mauern in der allergrößten Not. Steht des Franzmanns Truppelkäfig vor den Ton. Eine Frontstadt beugt sich nicht, sie gibt sich nicht verloren. Als eine Festung links des Rheins das Grafenbanner prangt. Es blickt die Wehranlage Richtung Feindesland. Trostlose Zeit im Jahre 1690 tot. Der Sonnenkönig, er bringt unser Deutschland in Not. Den Sonnenkönig trotzen wir, sind der Fels. Die Macht am Rhein, die den Westen des Reiches hält. Den Aggressoren trotzen wir, sind der Fels. Die Macht am Rhein, die den Westen der Heimat erhält. An Brückenkopf und Schanze an der alten Friedrichsburg zogen bald schon Siedler tiefer ihre Wagenspur. Alle Widrigkeiten trotzen der Beschuss enorm. Fortan waren wir unverwüstlich, eine deutsche Frontstadt war geboren. Den Sonnenkönig trotzen wir, sind der Fels. Die Macht am Rhein, die den Westen des Reiches hält. Den Aggressoren trotzen wir, sind der Fels. Die Macht am Rhein, die den Westen der Heimat erhält. Unsere Festung links des Rheins, das Grafenbanner brannt. Es blickt die Wehranlage Richtung Feindesland. So viel gesehen, die Jahre ziehen über dich. Egal ob Sieg und Niederlage, deine Steine nahmen in die Pflicht. Den Sonnenkönig trotzen wir, sind der Fels. Die Macht am Rhein, die den Westen des Reiches hält. Den Aggressoren trotzen wir, sind der Fels. Die Macht am Rhein, die den Westen der Heimat.